20. Brief. Sprünge aufwärts, Sprünge abwärts. Liebe Vanessa, in den beiden letzten Briefen habe ich dir nahezubringen versucht, dass jedes Ding im Universum ein Holon ist, ein ganzes Teil. Das Entscheidende daran war, dass jedes Holon eine Außenansicht und eine Innenansicht hat. Dann habe ich zu zeigen versucht, wie du dir mit deinem Fühlen die Innenansicht eines Holons erschließen kannst. Wie fühlt es sich an, ein Baum zu sein? In diesem und dem nächsten Brief möchte ich fragen, was die Lebendigkeit eines Holons ausmacht und wie es kommt, dass manche Holons offenbar Gedanken und Emotionen haben. Wir werden sehen, dass die Antworten auf diese Fragen etwas mit der inneren Organisation der Holons zu tun haben. Wir könnten auch von Ordnung sprechen. Aber dabei musst du dir den unangenehmen Beigeschmack dieses Wortes wegdenken. Denk eher an das wunderbar geordnete Kristallmuster einer Schneeflocke. Und ein Baum ist in dem Sinne geordneter als ein Haufen Hobelspäne, dass er mehr Struktur besitzt. Struktur, Muster, Ordnung. Diese drei Begriffe stehen dem des regellosen Chaos gegenüber. Du erinnerst dich an Descartes Aussage, dass Tiere und sogar menschliche Körper nichts als Maschinen sind. Und wir haben auch bereits erörtert, dass Wissenschaftler sich bis vor einiger Zeit an diese Überzeugung geklammert haben wie der Affe an die Banane. Sie dachten oder hofften sogar, alles in der Welt sei maschinenartig. Im 18. Brief habe ich über geschlossene Systeme geschrieben. Und eine Maschine ist die bestmögliche Annäherung an das, was man ein geschlossenes System nennt. Eine Theorie geschlossener Systeme ist also eigentlich eine Theorie der Maschinen. Jedenfalls besagt diese Theorie, dass ein vollständig geschlossenes, vollständig gegen seine Umgebung abgekapseltes System unweigerlich seine Ordnung einbüßen wird. Wie strukturiert seine Bestandteile auch zunächst sein mögen, der geordnete Zustand wird immer mehr dem Ungeordneten, also dem Chaos, weichen. Betrachten wir das an einem einfachen Beispiel. Wenn du in ein Glas heißes Wasser ein Eis am Stiel hineinhältst, nehmen wir ein Orangensafteis in der Form eines Hundes, wirst du nach einiger Zeit ein Glas lauwarmen Orangensaft vor dir haben. Wenn du aber einen blanken Eisstiel in ein Glas Orangensaft hältst, wird niemand erwarten, dass sich an ihm ein hundeförmiges Orangensafteis bildet und das übrige Wasser im Glas dabei farblos und heiß wird. Der Ausgangszustand, Orangeneis in klarem heißem Wasser, besitzt mehr Ordnung als der nachfolgende Zustand der gleichmäßigen Mischung der Substanzen und Temperaturen. Das Glas Wasser mit dem Eis ist ein relativ geschlossenes System. Und wenn man es einfach sich selbst überlässt, wird ein Glas Orangensaft daraus. Das System geht aus einem strukturierteren, das heißt geordneteren Zustand, in einen homogeneren, das heißt ungeordneteren Zustand über. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts glaubte man, das Universum sei ein geschlossenes System und werde irgendwann jegliche Ordnung einbüßen. Dieser sogenannte Wärmetod des Universums war ein Thema, das allgemein faszinierte. Alle Energie des Universums würde am Ende vollkommen gleichmäßig verteilt sein, wie das Orangeneis im heißen Wasser am Ende einen gleichmäßig wässrigen Saft von der Durchschnittstemperatur der beiden ursprünglichen Zutaten ergibt. Und von diesem Wärmetod an würde bis in alle Ewigkeit nur noch völlig ungeordnete, chaotische Bewegung stattfinden. Als ich in den 60er Jahren Physiklehrer an der Oberstufe war, stand in den Schulbüchern noch zu lesen, das Universum läuft ab wie ein Uhrwerk. Und heute noch wird das in populärwissenschaftlichen Büchern mit einer Art perversem Vergnügen verkündet. Diese Vorstellung ist zutiefst in das Denken unserer Kultur eingegangen und trägt zu unseren generell unguten Gefühlen gegenüber der Natur bei. Sie ist nicht nur widerspenstig und gewalttätig, sondern lässt auch noch ihre und unsere Energie einfach verrinnen, bis endlich alles zunichte gemacht ist, was wir aufgebaut haben. Doch wie sich herausgestellt hat, sind tatsächlich alle Systeme, in denen wir leben, offene Systeme. Sie sind Holons. Die Erde erhält ständig Energie von der Sonne und durch die kosmische Strahlung, ist also offen. Das Sonnensystem ist offen. Und auch die Milchstraße ist offen wie alle anderen Galaxien und die galaktischen Haufen und Superhaufen. Alles in der Natur, Pflanzen, Tiere und Menschen, aber auch Organisationen und ganze Gesellschaften, besitzt Holon-Charakter, ist also einerseits in sich geschlossen, andererseits jedoch mit anderen Holons im Austausch und daher offen.